Das Buch ist ein Interviewband, der sich mit der Frage beschäftigt, warum Menschen älter werden und weiterkämpfen und nicht, wie der Verfassungsschutz mal irgendwann festgestellt hat, mit 29 im Schnitt die linke Bewegung verlassen. Schätzungsweise einige im kritischen Alter hier. Und kaum Ältere, das ist selten tatsächlich. Meistens sind viele Ältere da. Na gut, heute nicht. Das ist die dritte Lesung im Ruhrgebiet. Ich war schon in Mülheim und in Bochum. Das ist jedes Mal anders. Ich werde also jetzt gleich euch was vorlesen, was mir meine Interviewpartner so erzählt haben. Und weil es ja komisch wäre, jetzt so ein Interview vorzulesen, ist das eine Montage. Das heißt, ihr könnt jetzt euch so fallen lassen vor eurem geistigen Auge eine typische linke WG, wie es sie wahrscheinlich auch in Dortmund gibt, euch vorstellen, mit einer vielleicht Altbauwohnung, große Küche, ein großer Tisch. Sitzen so ungefähr 10 Leute drum und trinken Kaffee, rauchen vielleicht oder trinken Bier oder Tee und unterhalten sich über die Frage, wie das ist mit dem Älterwerden als Linke. Und das dauert dann ungefähr so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und danach könnt ihr mir Fragen stellen oder so. Mich allerdings, ich habe auch eine Frage mitgebracht, im Prinzip also die gleiche Frage, die dieses Buch bewegt. Mich würde interessieren, wie es euch damit geht, also was ihr euch für Fragen dabei stellt, an welchem Punkt ihr damit seid, worüber ihr dabei schon nachgedacht habt oder einfach, warum ihr heute Abend hier hingekommen seid. Fast ein reales Gespräch über das Älterwerden als Linke. Resi, würdest du dich als Aktivisten bezeichnen? Micha, ja, ich halte es kaum aus, nicht hinzugehen, wenn irgendwas ist. Ich muss wirklich sehr gehandicapt sein, um nicht dabei sein zu wollen. Paul, wenn man sagt, ich bin Aktivist oder Aktivistin, wirft das ja die Frage auf, was die anderen Menschen sind. Die sind ja dann keine Aktivisten. Man spricht anderen Menschen damit latent ein politisches Bewusstsein ab. Das halte ich für problematisch. Ich bin jemand, der sozial und politisch engagiert ist, aber auch nicht immer. Ich bin Nachbar. Ich bin Kommunikationsdesigner. Ich bin alles Mögliche. Ich bin erstmal ich. Wolfgang? Also auf meiner Visitenkarte steht jetzt nicht Wolfgang von der Welt, Aktivist. Aber wenn Aktivist sein heißt, Dinge zu tun, die am normalen beschissenen Lauf der Welt manchmal ein wenig rühren, auch wenn es mit dem ureigenen kleinen Leben vielleicht nicht so viel zu tun hat, ja, dann bin ich Aktivist. Ich meine, es gibt Sachen, die mich einfach berühren, von denen ich das Gefühl habe, denen kann ich gar nicht entkommen. Ich konnte zum Beispiel nicht nächtelang vor den CNN-News hängen, ohne zu denken, ich muss dringend in den Gezi-Park. Da passiert gerade etwas, das mich berührt und interessiert. Und wenn die Welt sich schon mal ein bisschen schneller dreht, als sie das für gewöhnlich tut, dann habe ich auch Lust, dabei zu sein. Resi, bist du hin? Wolfgang, ja. Und für meinen politischen Horizont war das eine sehr wichtige Reise. Bis jetzt bin ich sehr bewegt davon. Es gehört mit zum Intensivsten, was ich jemals erlebt habe. Wenn es darum geht, wie Menschen miteinander umgehen können, etwas sehr Zärtliches und Besonderes. Es gibt manchmal einfach Sachen, bei denen ich denke, wow, da rückt etwas näher. Damit habe ich etwas zu tun oder besser, damit will ich etwas zu tun haben. Bei vielen jungen Leuten habe ich das Gefühl, sie benutzen die linke Struktur als einen Durchlauferhitzer auf dem Weg in die eigene Karriere. Und die Kollektivität oder das, was sie dafür halten, endet häufig mit der Diplomarbeit. Ich weiß nicht genau, wie ungerecht ich damit bin, aber mein Eindruck ist, dass sich nach einer Zeit des Engagements für eine bestimmte Sache viele lieber in ihr Kästchen zurückziehen und die ein oder andere Kampagne mit einem Like vom Handy aus unterstützen, als sich wirklich zu beteiligen. Die Trennung von Engagement und Alltag findet meinem Empfinden nach heute auch viel stärker statt. Keine Ahnung, ob das nur ein Phänomen in der jüngeren Generation ist. Ben, Es fällt einem schwer, in Würde alt zu werden. Alle, die gleichaltrig sind, fangen irgendwann an mit den Zwängen. Und die Leute, die nachkommen, sind relativ jung. Ich glaube aber, dass es sich im Moment insofern geändert hat, als die radikale Linke nicht mehr davon profitieren kann, dass es Generationskonflikte und Jugend- und Protestbewegungen gibt. Das war in den 60ern, 70ern und 80ern so. Aber in den 90ern war so ein Knickpunkt. Da gab es keine linke Jugend- und Protestkultur mehr und es wurde auch kein Generationskonflikt ausgetragen. Das ist bis heute so. Resi, naja, die Frage ist doch, wie bin ich gegenüber dieser Gesellschaft unversöhnlich, ohne dass ich den jugendlichen Rebellionsgestus weiterführe? Ben, den würde ich aber gerne aufrechterhalten. Ich würde gern mein ganzes Leben lang dieses Lebensgefühl der 80er, das ich damals zum Teil viel kritischer gesehen habe als heute, erhalten. Heute weiß ich erst, was für ein außergewöhnliches Lebensgefühl das war. Punk und unversöhnlich dem Staat gegenüber zu sein, nicht mit den Institutionen zu reden, Karriere abzulehnen, der bürgerlichen Kleinfamilie versuchen zu entkommen. Das finde ich mittlerweile wieder total super. Wobei ich es damals schon kritisch gesehen habe, dass es nur Subkultur war und eine bestimmte Lebensphase betroffen hat. Das löst man erst ein, wenn man älter wird und es anfängt, weh zu tun. Paul, ich bin in dieser Szene in den 80er Jahren politisch sozialisiert worden und habe mich sehr viele Jahre meines Lebens darin bewegt und sehr viele Sachen mitgemacht. Ich sehe heute, es ist ein diffuses Milieu und auch sehr ausdifferenziert, aber in der Gesamtheit ist es natürlich ein sub- oder gegenkulturelles Milieu. Es ist geprägt von einem hohen Grad an Identitätspolitiken, Besserwissertum und Abgrenzung. Und wenn man hier transformative Politik betreiben möchte, gesellschaftspolitisch radikale Politik betreiben möchte, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich nicht selber über so eine Milieubildung zu marginalisieren. Wenn man das Modell von Sub- und Gegenkultur in den 80er Jahren vielleicht noch als legitim ansieht und sagt, okay, diese Gegenmodelle waren wichtig, damit so etwas wie Protest und Antagonismus in der Gesellschaft überhaupt sichtbar wurde, würde ich heute sagen, das ist überholt. Es ist viel wichtiger, über ein linkes, gesellschaftstransformatives Projekt anders nachzudenken und andere Wege zu gehen. In dem Augenblick, wo man diese Szene verlässt und sich nicht komplett ins bürgerliche Leben zurückzieht, stellt man fest, dass es weitaus mehr Menschen gibt, die etwas in der Birne haben und gesellschaftspolitisch sehr engagiert sind. Das kann an allen möglichen Ecken und Enden sein. Überall gibt es Leute, die nicht auf den Kopf gefallen sind und die keine Scheiße veranstalten, die versuchen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Sei es im kleinen Bereich oder im großen. Peter, für mich ist das so. Ich bin Kommunist. Das ist mein Leben. Egal, was passieren wird. Das ist meine Haltung. Wir kannten den Begriff, der heute so oft verwendet wird, überhaupt nicht. Politik machen. Ich habe nie Politik gemacht. Ich habe gekämpft. Gelebt. Aber ich habe nie Politik gemacht. Wenn ich Politik mache, kann ich es ja auch wieder sein lassen. Und daher kommt dann auch diese themenorientierte Herangehensweise in der Linken heute. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Clarissa? Ich habe mit 27 entschieden, dass ich auch mit 70 noch sagen werde, ich bin eine Linke. Ich will nicht nur, weil es gerade jugendlicher Leichtsinn ist, die Verhältnisse in der Welt beschissen finden. Aus persönlichen Gründen war ich einige Jahre nicht mehr organisiert aktiv. Meine Zusammenhänge sind auseinandergebrochen und ich hatte ein kleines Kind. Ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Es hatte sich in der politischen Landschaft auch viel verändert. Das ging so bis Heiligendamm. Da saß ich zu Hause und dachte, es kann nicht sein. G8-Gipfel in Deutschland und ich guck's mir nur im Fernsehen an. Also bin ich hingefahren. Und habe alte GenossInnen wieder getroffen und wir haben uns wieder zusammengefunden. Ingrid, auch ich würde mich als Aktivistin bezeichnen. Aber ebenso würde ich nie sagen, ich mache Politik. Ich finde das sehr befremdlich. Ich würde für mich immer sagen, ich habe gekämpft oder ich kämpfe. Einen bestimmten Kampf führe ich jedoch nicht mehr so wie früher. Die subjektive Seite oder den Kampf umeinander, das Leben gemeinsam zu organisieren, wirklich das Leben zu kollektivieren, das hat nachgelassen. Ich fände es besser, wenn das wieder mehr Leute für sich entscheiden. Der Ausdruck Politik machen hat vielleicht genau damit zu tun, dass es nicht mehr darum geht, wirklich zusammen zu kämpfen. Ich glaube, das hat sogar etwas mit Aufgeben zu tun. Peter, mit Veränderung. Dass ich ohne Ausbildung bin, das ist damals eine politische und kollektive Entscheidung gewesen. Wir haben versucht, Geld und alles, was man zum Leben braucht, zusammen zu organisieren. Leider hat dieser Prozess sich im Laufe der Jahrzehnte aufgelöst, was ein Verlust ist, weil ich weiß, das würde anderen helfen, wenn sie das versuchen würden. Nicht mehr nur individuell eine Lösung zu finden, wie kriege ich das hin mit Beruf, Arbeit, Kind, sondern wie selbstverständlich auf kollektive Strukturen zu setzen. Die gibt es aber nicht. Und durch den ökonomischen Zwang wird es immer schwerer, sich so etwas vorzustellen. Da spielen veränderte Lebensumstände eine Rolle. Es ist ja einfach tatsächlich nicht mehr selbstverständlich, darauf hinzuwirken, dass alle so wenig wie möglich arbeiten und versuchen, sich bestimmte Zeiten freizuhalten und vielleicht sogar rotierend jemanden freizustellen und mitzufinanzieren. Heute kannst du dich auch nicht mehr so gut abwechseln dabei, weil die Leute nicht mehr so leicht auf einzelne Jobs verzichten können. Zumal, wenn es gute Jobs sind. Wolfgang? Das ist ein Aspekt, aber ob der so überwiegt? Ich meine, klar, Hartz IV nervt auf mich total, aber bevor mir bestimmte ökonomische Koordinaten oder andere äußere Umstände als Faktoren einfallen, die auf meinen Aktivismus oder meine Haltung Einfluss haben, kommen mir da andere Sachen in den Sinn. Das Gruppending ist das, was mich unmittelbar beschützt, letztlich auch vor den Arge-Idioten. Sich aufeinander zu beziehen und Leute lange zu kennen, das ist einfach ein Teil der von mir empfundenen Sicherheit und etwas, auf das ich gar nicht verzichten kann. Ich würde sagen, gerade die Schwierigkeiten, auch die ökonomischen, sind für mich ein Grund, weiter mit meinen Leuten zu kuscheln, anstatt mich zurückzuziehen und das alleine zu lösen. Ich komme da also zu einem anderen Schluss. Aber abgesehen davon macht es ja auch Spaß, gemeinsam anders zu sein. Und überhaupt, es gibt ja nicht nur den schnöden Aktivismus. Es gibt ja glücklicherweise auch allerlei anderen Klebstoff zwischen den Leuten. Liebe zum Beispiel. Oder auch Bier. Mirko? Für mich ist das das Leben. Mein Leben. Ich hätte mir überhaupt gar nichts anderes vorstellen können. Ich hatte keine Ambitionen, Karriere zu machen. Ich habe mein Studium hingeschmissen schon in den 70er Jahren und habe in dieser Hinsicht auch alle Brücken abgebrochen. Viele von uns haben ja noch ihr Studium nachgeholt, in der Wirtschaft Karriere gemacht oder bei den Grünen oder später der Linkspartei. Das hätte mir ja auch offen gestanden. Aber es war mir immer zuwider. Und es gab immer Leute um mich herum, die das ähnlich gesehen haben. Bis heute bin ich mit Leuten befreundet, mit denen ich angefangen habe, Politik zu machen und die auch immer noch dabei sind. Und ich bin jetzt 40 Jahre politisch aktiv. Diese sozialen Zusammenhänge, der Zusammenhalt, das trägt mich. Ich pflege das auch und nehme mir relativ viel Zeit dafür. Ich reise, um Freunde zu besuchen und habe selbst viel Besuch. Das ist für mich absolut existenziell. Ich habe sehr viele Freunde in der Bewegung, die mir wichtig sind und zum Teil sehr nahe stehen. Manche sehe ich oft, manche sehe ich wenig, aber es gibt sehr intensive Verbindungen, sowohl zu Älteren als auch zu Gleichaltrigen, aber auch zu Jüngeren. Resi? Ist das ein wichtiger Aspekt des Weitermachens, dass es einfach diesen engen sozialen Zusammenhalt gibt? Mirko? Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Das eine sind feste soziale Zusammenhänge, die auch Konflikte aushalten, sowohl politischer als auch persönlicher Art. Unterschiedlichkeiten auch mal stehen lassen zu können, das ist wichtig. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, der für die meisten Leute am schwersten zu lösen ist. Nämlich die Frage, wie man überhaupt lebt, auf wen man sich bezieht, mit wem man zusammenlebt oder ob man alleine lebt und vor allem, wie man seine Existenz sichert. Und das ist, denke ich, für die meisten Leute ein wahnsinnig schwer lösbarer Konflikt. Massimo, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, wie stark einen das subjektiviert, sobald man in dieser Arbeitsmühle drin steckt. Und dann kriegen viele Leute Kinder und sind in so einem Familiending drin, das setzt auch nochmal andere Zwänge und du wirst auch in eine bestimmte Ecke abgeschoben. Man hatte früher immer das Gefühl, dass einem nie was passieren kann, wenn man mal alt wird, weil man immer das Kollektiv hat, die WG, man wird immer getragen von Leuten. Denn es gab und gibt ja wirklich eine Solidarität unter Linken, die du sonst nirgendwo findest in der Gesellschaft. Das ist eine bittere Erfahrung, wenn man irgendwann checkt, dass man doch alleine ist und es für sich selber klären muss. Eine dauerhafte solidarische Struktur zu finden, ist wahnsinnig schwer. Und dann ist die Frage, Ziehe ich mich zurück und mache das im Privaten klar oder versuche ich damit offensiv umzugehen und zu sagen, okay, ich habe immer noch ein antagonistisches Verhältnis zu den Verhältnissen, trotzdem habe ich auch ein Kind und einen Job. Und wie geht das jetzt? Samira, du brauchst Rückgrat. Wenn du es nicht gut schaffst, an einer Situation vorbeizugehen, weil es etwas mit dir macht, wenn du vorbeigehen würdest, dann wirst du eingreifen. Das ist der erste Schritt zum Widerstand. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du sagst, ich kann heute nicht, mir fehlt die Kraft. Dann musst du da weiter oder über deine Grenzen gehen. Wenn ich es jetzt schaffe, eine schlimme Handlung zu unterbrechen, dann stärkt mich das in meinem Rückgrat, in dieser Welt einmal nicht geduckt zu gehen, sondern aufrechter und hilft noch wem anderen. Das ist nicht zu unterschätzen. Du nimmst jeden Tag mit, ob du dich hast erniedrigen lassen oder nicht. Und das Zweite ist, wenn du eine minimale Erfahrung von einem befreiten Moment hast, dann geht eine ganz kleine Tür auf. Die Welt draußen ist dadurch nicht besser, aber für dich geht eine Tür dahin auf, wie es wäre, frei und autonom zu sein. Dann nimmst du eine sehr starke Kraft mit. Und das Dritte ist deine Vision. Du brauchst eine starke innere Kraft und die kommt, wenn du etwas begriffen hast. Dritter. Für mich waren viele Sachen in meinem Leben einfach Selbstverständlichkeiten. Ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass andere Leute das anders machen. Ich habe zum Beispiel jahrelang nicht gecheckt, dass plötzlich alle um mich herum arbeiten und Karriere machen. Ich habe zu studieren angefangen, aber es war mir eigentlich ziemlich wurscht, was ich studiere. Ich habe das Studium überhaupt nicht als Berufsausbildung angesehen. Ich habe das als politische oder als Lebensausbildung gesehen, die mich befähigt, weiter als kritisch denkende Frau in dieser Gesellschaft zu leben. Ich wollte schon abschließen, aber ich wollte dann nichts damit machen, sondern mich weiter dem politischen Engagement widmen und irgendwie versuchen, Geld herzukriegen. Das habe ich dann auch jahrelang gemacht. Auch das war für mich selbstverständlich. Naja, und irgendwann Mitte, Ende 30 habe ich gemerkt, dass alle um mich herum arbeiten, wirklich Karriere machen und Jobs haben, mit denen sie weiterkommen. Das war schmerzhaft. Da habe ich mich verraten und verlassen gefühlt. Es war auch naiv. Ich habe gedacht, es geht ewig so weiter. Es war wirklich so, dass ich dachte, wieso hat mir das niemand gesagt? Wir wollten doch mal was anderes. Wieso verschwinden die jetzt alle in ihre Jobs? Ich hatte immer gedacht, wir organisieren uns alle irgendwoher Geld. Gelegenheitsjobs, auch gute Jobs, die man umverteilt und Sozi. Und ansonsten ist das, wo wir uns immer treffen, die Szene, das politische Engagement. Mein Ansatz war, den Lebensalltag eins größer zu denken und zu organisieren, um dann irgendwann festzustellen, das ist für viele andere ja gar nicht so. Und dann habe ich mitgekriegt, dass es bei vielen, die nach mir gekommen sind, ich habe ja viel mit Jüngeren zu tun, noch viel straighter ist. Die machen alle sofort nach dem Studium irgendwelche Jobs. Da denke ich immer, Wahnsinn, auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Resi, ist das so ein im Widerstand leben? Harald, na, ich will das nicht und ich brauche das eigentlich auch nicht. Ich würde eigentlich gern so gemütlich vor mich hinleben, bisschen meine Bienen versorgen, bisschen in der Gegend rumfahren, Musik machen und einen trinken gehen und mit Leuten quatschen. Aber es gibt dann immer wieder so Sachen, die mich ärgern. Da denke ich mir, es muss jetzt was passieren. Das ist so ein Hilflosigkeitsgefühl. Weil die Herrschenden immer so weitermachen und ich denke mir, die können doch nicht immer nur gewinnen. Jeden Tag denkt man, warum machst du das jetzt wieder? Das ist doch ein Scheiß. Und dann, ach komm, das kann's nicht sein, du musst. Aber eigentlich will ich bloß meine Ruhe haben. Und das schon immer. Aber die lassen mich nicht. Und jetzt könnte ich ja sagen, okay, du bist 58, so lange hast vielleicht nimmer. Aber ich habe jetzt so Leihenkel. Das sind Kinder von Freunden. Dann denke ich mir, was wird aus so einem Kind in 50 Jahren, wenn die so weitermachen? Das ist doch alles endlich. Wir verbrauchen ja nur Ressourcen, als wäre alles unendlich. Irgendwie habe ich im Kopf, das darf nicht sein. Die dürfen damit nicht durchkommen. Paul? Ich verzweifle auch daran, natürlich. Es ist ja zum Verzweifeln. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt sich das Leben oder man betäubt sich mit Drogen, Arbeit, Konsum oder man versucht, einen inneren Frieden zu finden, andere bürgerliche Werte zu leben oder man lehnt sich dagegen auf. Ich mache von all dem ein bisschen. Ich arbeite sehr viel zum Teil und ich engagiere mich sehr viel politisch. Da muss jeder und jede Strategien für sich entwickeln, ein Gleichgewicht zu finden. Aber das Wichtigste ist, dass man andere Leute hat. Bezugspartner und Partnerinnen, mit denen man diesen Weltschmerz, sage ich mal, teilt. Die auch nicht auf den Kopf gefallen sind und die auch Sachen machen und sich auch mit vielem nicht abfinden möchten. Also man braucht andere Menschen. Allein wirst du darin eingehen, ist ja klar. Astrid? Die Phasen, alles hinschmeißen zu wollen, verbunden mit sich ohnmächtig fühlen, gibt's bei mir immer wieder. Denn auch wenn es kleine Siege gegeben hat, gab es immer wieder diese Keulen, mit denen fortschrittliche Sachen zerstört worden sind. Und dieses Ohnmachtsgefühl, ausgeliefert zu sein, ist dann immer wieder doof. Es macht mir etwas aus, wenn ich durch die Straße gehe und sexistische Werbeplakate oder Sprüche oder auch rassistische Geschichten mitkriege. Und es macht mir auch etwas aus, dass in Uganda jetzt gerade ein Gesetz verabschiedet wurde, das Lesben und Schwule mit lebenslanger Haft bedroht. Da habe ich das Gefühl, die Schraube wird immer enger und das wirkt sich auch auf uns hier aus. Franzis? Ja klar, und manchmal koppelt sich so eine politische Sinnkrise dann auch mit persönlichen Sinnkrisen. Ich habe immer wieder versucht, das auseinander zu dividieren, welche Gefühle eigentlich wohin gehören. Also wo ich wirklich von der politischen Situation frustriert bin und wo mir persönliche Abgründe in die Quere kommen, die unabhängig von der äußeren Lage sind. Ich habe mich darüber dann auch immer mit den anderen aus meiner Gruppe ausgetauscht. In solchen Situationen ist es von Vorteil, sich lange zu kennen und sich daher auch gut unterstützen zu können. Und es ist wichtig, für sich selbst zu so einem Punkt zu kommen, an dem du dir sagst, so mache ich es und das ist auch okay so. Denn wenn du dich immer vergleichst und dich fragst, warum bin ich denn jetzt nicht wie die anderen, bist du früher oder später frustriert. Ich glaube, bei vielen Leuten läuft es so. Erst haben sie Spaß an der politischen Arbeit, dann werden andere Dinge wichtiger, wie Erwerbsarbeit, Beziehungen, Kinder, bestimmte Formen von Selbstverwirklichung oder alles zusammen, und dann wird die Politik ein Anspruch. Aber ein Anspruch lässt sich auf Dauer nicht glücklich leben. Und deshalb ist es wichtig, für sich die Sache zu finden, die zu einem oder einer passt. Also ob Mensch lieber ein Plenum moderiert oder in der Volksküche kocht oder, wie in meinem Fall, besser mit der Polizei verhandeln kann, als in der ersten Reihe einer Demo zu laufen. Oder sich einzugestehen, jetzt gerade kann ich mal nicht. Und sich auch zu erlauben, die Schwerpunkte im Leben zu verschieben und trotzdem irgendwie dabei zu bleiben. Ja, und dann finde ich es wichtig, auch kleine realpolitische Erfolge wertschätzen zu können. Zum Beispiel, dass die Flüchtlingskämpfe nach Jahren eine gewisse Lockerung der Residenzpflicht erreicht hatten. Wenn du mit konkreten Menschen zusammenkämpfst, kannst du dir gewisse Gefühle von Sinnlosigkeit sowieso nicht leisten. Denn da zählt jede einzelne Person, jede verhinderte Abschiebung und jeder Akt von Solidarität. Alles andere wäre zynisch. Paul? Na, es geht um soziale Rechte und eine gerechtere Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir hier während meines Lebens noch so etwas wie Sozialismus oder Kommunismus errichten werden. Insofern stellt sich die Frage, welche Räume dem Kapitalismus, der kapitalistischen Kultur, abgetrotzt werden können. So. Und es geht für mich primär um ganz reale Lebensbedingungen von ganz realen Menschen in ganz konkreten Kontexten. Das Problem ist, dass es nicht geschafft wurde, ein transformatorisches Projekt zu begründen, das Realpolitische und das Radikale miteinander zu verbinden. Das ist genau die Schwäche der radikalen aktivistischen Linken in Deutschland. Ich glaube, dass in vielen sogenannten reformistischen Kämpfen sehr viele transformative und auch utopische Dinge stecken. Also ich habe täglich sehr viel politische Arbeit, und das hat ganz viel mit konkreten materiellen Lebensbedingungen von Menschen hier heute zu tun. Das finde ich weitaus sinnvoller und befriedigender und nachhaltiger. Und ich sehe die Früchte davon. Wenn die aktivistische linke Szene eine Rambazamba-Demo machen will und dafür ein halbes Jahr vorbereitet, sollen sie das ruhig machen, ist mir wirklich egal. Britta? So wie ich Politik gemacht habe und mache, hat es einfach viel mit anderen Menschen zu tun. In Gruppen, du schmeißt Ideen zusammen, du überlegst zusammen, diskutierst, du streitest dich, bist genervt. Und trotzdem würde ich sagen, das ist genau das, was ich gut finde. Menschen und Beziehungen zu Menschen haben immer im Mittelpunkt meines Lebens und Denkens gestanden. Aus dem Austausch mit Menschen ziehe ich auch Kraft. dass ich bin und dass die oder der andere ist und wir dann damit irgendwas machen und woraus ich keine Kraft ziehe, wenn ich an mein politisches Handeln den Effektivitätsmaßstab anlege und die Erfolge zähle, dann hat es sich nicht rentiert. Aber ich glaube, das ist der falsche Maßstab und den sollten wir auch nicht anlegen. Wenn man das macht, ist das so eine Sollbruchstelle des Ausstiegs. Für mich ist wichtig, die Qualität woanders als in den zählbaren Erfolgen zu suchen. Und das war immer, ich mache das nicht, sondern ich bin das eher. Es ist sowieso in mir. Ich habe auch jahrelang nicht verstanden, warum es für viele dann irgendwann vorbei ist und du hast den Eindruck, das war so eine Sturm- und Drangzeit, die muss halt mal sein und dann geht man wieder. So hat es sich für mich nie angefühlt. Clara? Naja, Erfolgserlebnisse brauchst du natürlich schon. Wenn ich mir vorstelle, diese Anti-Lager-Kampagne. Das hat einerseits großen Spaß gemacht, aber da sind auch wahnsinnig viele Leute zusammengekommen. Da hast du unheimlich nette Leute kennengelernt, die bis heute Freundinnen oder Freunde sind. Und dadurch, dass da so viele zusammengekommen sind und sich auch von den Flüchtlingen so viele politisiert haben, hat das Spaß gemacht, zusammen durch irgend so einen Pupkaff zu demonstrieren und die Leute auch tatsächlich mal ein bisschen aufzuschrecken. Das lebt dann weiter. Du lebst davon auch weiter. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ich gehe ja nicht dahin und sage, das Lager muss geschlossen werden und ich habe nur dann Erfolg, wenn es wirklich zu ist. Die Frage ist, was ist Erfolg? Mirko, die Frage ist, was kann man im Leben als Revolutionär erreichen? Und da würde ich sagen, man kann Linker bleiben und man kann gelebter Widerspruch sein. Man kann das Beste dafür tun, dass sich die Verhältnisse ändern. Aber die Vorstellung, tatsächlich von einer gesellschaftlichen Umwälzung teil zu sein, damit anzutreten, halte ich für falsch. Mit dieser Vorstellung gehen ja viele Leute los und dann sind die Enttäuschungen natürlich groß. Es ist auch so, dass auf Phasen von gesellschaftlichem Aufbruch und einer Ausweitung einer Bewegung Phasen von Stagnation und Rückzug folgen. Damit fertig zu werden, Erfahrungen von Erfolglosigkeit zu verarbeiten und trotzdem weiterzumachen und trotzdem zu kämpfen. Also ich bin eigentlich guter Dinge. Und das ist es, glaube ich, was man sich bewahren muss. Die Neugier auf andere Leute, auf andere Verhältnisse, die Offenheit, auch mal genauer hinzugucken. Die Neugier auf Kämpfe von Leuten, mit denen man vordergründig erstmal gar nichts zu tun hat, die ganz anders leben und ganz andere Vorstellungen haben. Als Revolutionäre müssen wir mit den Widersprüchen dieser Gesellschaft umgehen. Joachim. Also wenn ich mir angucke, was die Leute alles können, weiß ich, diesen Laden, in dem wir leben, können wir sofort übernehmen. Wir können das. Wir können anders verwalten, wir können dafür sorgen, dass alle was zu fressen haben, problemlos. Aber das Problem ist, wenn wir die Struktur mit dem angreifen, was ich gelernt habe, sind wir nachher das Problem und nicht die Lösung. Ich bin unglaublich froh, dass wir in der Zeit, in der ich ML-mäßig organisiert war, nicht mal in die Nähe gekommen sind zu gewinnen. Da wäre eine Pol Pot-Perspektive drin gewesen. Erziehungsdiktatur. Für mich ist das ganze Thema mit der politischen Macht so, ich möchte keine mehr. Ich weiß nicht, wie es gehen kann, aber ich glaube auch, dass in Zeiten, in denen Bewegungen nach politischer Macht streben und die Macht auf der Straße liegt, man gut daran tut, sie nicht zu nehmen. Resi, ich danke euch für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.